Ja, meine lieben Freunde, auch der schönste Abend geht einmal zu Ende. Es war ein unvergesslich schönes Fest mit euch. Doch die Zeit hat uns eingeholt und so bleibt mir nur noch eins zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Doch es war ein Riesenhit. Jede Minute, jede Sekunde werden wir nie vergessen. Ihr wart so wundervoll und darum singen wir das Neue. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Es war so wunderschön. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen meistens großes Glück. Der Kerl an der Stadt schlug mal an sein bestes Stück. Und der immer Geile auf dem Bette hat in unsere Lieder nie gestört. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Es war so wunderschön. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Es ging dann und tschüss, bis zum nächsten Mal. Auch wenn's nur ein Zufall ist, wenn wir uns einmal wiedersehen, dann bestimmt nicht zum letzten Mal. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.